Sie wussten es? Ich wusste es. Und was folgt nun daraus? Ja, nur dies, verehrtester Rodion Romanowitsch, dass ich noch ganz andere Dinge von Ihnen weiß. Ich bin über alles unterrichtet. Ich weiß auch, dass Sie eine Wohnung mieten wollten, fast in der Nacht, als es schon dunkel wurde, und an der Türglocke zogen und nach dem Blut fragten und wie Sie die Anstreicher und die Hausmeister irre machten. Ich verstehe ja Ihre Gemütsverfassung an jedem Abend, aber Sie werden sich auf diese Weise noch um den Verstand bringen, bei Gott, werden schwindelig werden. Die Entrüstung in Ihnen kocht schon gar zu stark, eine edle Entrüstung über die erlittenen Kränkungen, zuerst von Seiten des Schicksals, dann von den Polizeibeamten. Darum stürzen Sie sich auch hier und dorthin, um sozusagen schneller alle zum Sprechen zu bringen und um allem mit einem Schlag ein Ende zu machen, denn diese Dummheiten und dieser ganze Verdacht sind Ihnen doch schon zum Überdruss geworden. Nicht wahr? Ist es nicht so? Habe ich die Stimmung erraten? Nur werden Sie in dieser Weise nicht bloß sich allein zugrunde richten, sondern auch meinen Rasumichin in den Taumel hineinziehen. Er aber ist doch dafür ein zu guter Mensch. Sie wissen es ja selbst. Bei Ihnen ist es eine Krankheit, bei ihm aber eine Tugend. Und so könnte denn diese Krankheit auch ihn anstecken. Ich will Ihnen, Verehrtester, wenn Sie sich beruhigt haben, etwas erzählen. Aber setzen Sie sich doch um Christi willen, Verehrtester. Bitte erholen Sie sich. Sie sehen ja ganz verändert aus. Aber so setzen Sie sich doch. Raskolnikow setzte sich. Das Zittern verging und sein ganzer Körper begann zu glühen. Mit tiefem Erstaunen und gespanntester Aufmerksamkeit hörte er dem erschrockenen und freundschaftlich um ihn bemühten Porfiri Petrowitsch zu. Aber er glaubte keinem einzigen seiner Worte, obwohl er eine seltsame Neigung empfand, zu glauben. Die unerwarteten Worte Porfiri Petrowitschs über die Wohnung hatten ihn wie ein Schlag erschüttert. »Er weiß also von der Wohnung«, dachte er plötzlich. »Und er erzählt es mir.« »Ja«, in unserer Gerichtspraxis gab es einmal einen fast ganz ähnlichen Fall, auch so einen psychologischen, das heißt eigentlich krankhaften Fall, fuhr Porfiri schnell sprechend fort. Da hat auch einer sich selbst des Mordes bezichtigt, eine Halluzination war's. Er führte Tatsachen an, erzählte ausführlich einzelne Umstände, verwirrte alle und machte jeden konfus. Und aus welchem Grunde? Er selbst war völlig ohne Absicht und ohne sein Wissen mit die Ursache an einem Mord, und als er erfuhr, dass er den Mördern Veranlassung zu ihrer Tat gegeben hatte, wurde er schwermütig und tiefsinnig, hatte Erscheinungen, verlor ganz den Verstand und bildete sich ein, dass er selbst der Mörder sei. Aber der Senat klärte schließlich die Sache auf und der Unglückliche wurde freigesprochen und in eine Pflegeanstalt gegeben. Dank sei dem Senat,